Gedanken komm ich überall mit. Der ganze Raum auf einen Blick, Klamotten für die Frau. Mit manchen hätte ich gerne Fick mit diesem Körperbau. Abteilung auf dem Klo, das Ministerium sieht sich ein an der Leine. Schalten eben mal unsere Kritiker aus und die Kameras dafür ein. Du kommst auf dir her, geschaut wohl für deinen Mann. Spitzen Slips auf deiner Haut, das macht mich erst richtig an. Das Ministerium zieht sich ein an der Leine. Die schalten den Mann und den Kritiker aus und die Kamera.